Herrn Professor Malitz. Herr Professor Malitz ist Schüler von Walter Schmittener und hat nach Abschluss seines Studiums dann, wie es sich für einen Angehörigen der weiteren Schäferschule gehört, natürlich auch in Oxford studiert. Er wurde promoviert 1974 mit der bekannten Monographie Ambitio Mala, Studien zur politischen Biografie des Sallust, die dann 1975 erschien. Vor allem aber ist er in der Wissenschaft bekannt geworden durch ein Werk, das eine große Reputation erfahren hat, nicht ich meine die Historien des Poseidonios, 1983 publiziert. Neben dieser historiografischen Leistung von Herrn Malitz stehen zwei andere Schwerpunkte seiner Tätigkeit. Er ist einmal einer der wenigen EDV-Spezialisten, also Computerspezialisten der alten Geschichte in der Bundesrepublik. Er hat in Freiburg, vielleicht ist das weniger bekannt, ein großes Unternehmen begonnen, das unsere Heidelberger Freunde werden das weniger gerne hören, schon weiter gediehen ist, partiell, als die großen Heidelberger Forschungen unter Gesa Alföldi. Der dritte Schwerpunkt aber ist sein Interesse an der Wissenschaftsgeschichte. Und hier ist es nun eine seiner Leistungen, dass er völlig undankbare Dinge getan hat. Er hat die Stellenregister zu Mommsens römischem Staats- und Strafrecht erstellt und damit diese Werke erst für uns alle und für unseren täglichen Umgang mit Mommsen erschlossen. Eine wirkliche Kernerleistung für Mommsen und deswegen auch wohl qualifiziert und besonders qualifiziert, heute nun bei uns den letzten Vortrag zu halten. Ich wünschte, ein Bürger zu sein, Theodor Mommsen und die deutsche Politik. Ich darf Ihnen dazu das Wort erteilen. Vielen Dank. Die Zusammenfassung meines Vortrages liegt vor. Und da habe ich versucht, deutlich zu machen, worum es mir geht. Der Untertitel lautet da übrigens Theodor Mommsen im Wilhelminischen Reich. Das wäre eine chronologische Eingrenzung. Das Wilhelminische Reich, also von 1888 bis 1918. Mommsen stirbt im Jahre 1903. Ich will Ihnen in erster Linie hier Zeugnisse zur politischen Biografie Mommsens in diesen letzten Jahren seines Lebens vorlegen. Und das heißt natürlich, dass ich Ihnen zunächst mehr zu erzählen habe über die wilhelminische Ära als über die alte Geschichte im engeren Sinne. Das ist wichtig festzuhalten. Und ich bin mir weiter auch darüber im Klaren, dass man über die politische Parteinahme Mommsens verschiedener Meinung sein kann. Und zweitens, was vielleicht noch wichtiger ist, dass man verschiedener Meinung sein kann über den Stellenwert der detaillierten Betrachtung von Mommsens politischer Karriere für eine wissenschaftsgeschichtliche oder althistorische Würdigung von Mommsen. Das möchte ich ausdrücklich vorausschicken. Im letzten Teil meines Referates beschäftige ich mich aber dann mit der politischen Pädagogik, das ist ein Schlüsselbegriff für Mommsen, und mit seiner öffentlichen Wirkung als Altertumswissenschaftler. Und in diesem letzten Teil versuche ich dann doch wieder Anschluss an die alte Geschichte zu gewinnen. Im Hintergrund meines Referats steht ja die Testamentsklausel, die allen bekannt sein wird. Für alle Fälle habe ich nochmal eine Fotokopie dieser Testamentsklausel verteilt. Mommsens Engagement in der Tagespolitik war den andersdenkenden Zeitgenossen, und das waren zum Beispiel die meisten seiner Fachkollegen, ein außerordentliches Ärgernis. Das Missfallen über Mommsens Parteinahme für den, wie es damals hieß, entschiedenen Liberalismus führt bei seinem Schwiegersohn Wilhelm Mowitz sogar zur grundsätzlichen Abwertung seiner politischen Haltung. Im Jahre 1917 schreibt er an Werner Jäger, der sich anlässlich des 100. Geburtstages Mommsens nicht ganz so kritisch geäußert hatte, ich zitiere: Ich glaube, Sie legen der politischen Stellung Mommsens viel zu viel Gewicht bei. Natürlich hat er die Stimmung des 48ers bewahrt, wie er immer die Formen seiner Jugendverse behielt. Er war für alle wirtschaftlichen und eigentlich auch alle sozialen Dinge unempfänglich. Er hatte nur ein altes Credo. Ganz ähnlich lässt sich Eduard Schwarz in seiner Einleitung zum Briefwechsel zwischen Mommsen und Wilhelm Mowitz aus dem Jahre 1936 vernehmen. Er lieh seine Kunst zu sprechen und zu schreiben nicht selten einer politischen Aufwallung, die es nicht verdiente. Heutzutage lässt sich darüber ruhiger urteilen und vielleicht hat Mommsen uns als Bürger sogar mehr zu sagen als die meisten derjenigen, die damals sein altes Credo belächelt haben. Das Motiv vom Bürger taucht beim alten Mommsen ziemlich häufig auf. Was er damit meinte, wird etwa durch folgende Worte aus einem Zeitungsartikel des Jahres 1900 illustriert, den ich sozusagen als Motto über meine Ausführungen setzen kann. Mommsen schreibt: Die leitenden Männer sind verantwortlich, aber nicht sie allein. Es gibt eine Verantwortlichkeit auch der Massen, und so gering darf sich keiner achten, dass er davon nicht auch seinen Teil trüge. Um die alte Geschichte hier mit meiner mehr biografischen Fragestellung in Berührung zu bringen, möchte ich mit einem Beispiel beginnen, in der Mommsen in seiner Eigenschaft als Altertumsforscher für die tagespolitische Debatte in Anspruch genommen wird. Da unterscheidet er sich, glaube ich, sehr von den meisten Gestalten, die uns bisher begegnet sind, dass er in der öffentlichen Debatte eine herausgehobene Rolle gespielt hat, insbesondere in diesen letzten Jahren. Seit dem Streit mit Treitschke stand Mommsen im Kampf gegen den Antisemitismus in vorderster Reihe. Selbst Eduard Schwarz stellt die Intensität dieses Engagements nicht in Frage. Im Nachruf heißt es immerhin, Zitat, tief bewegt hat ihn wohl nur der Widerstand gegen den Antisemitismus. Als einer der ganz wenigen innerhalb des akademischen Bereichs hat Mommsen hier immer wieder Stellung bezogen. Vor allem ging es ihm dabei um die Verteidigung des Rechtsstaates und die Bewahrung der Formen bürgerlichen Umgangs. Es wäre übertrieben, Mommsen zu einem ausgesprochenen Freund jüdischer Religion und jüdischer Sitte zu machen. Er war gegen die Benachteiligung der Juden, forderte aber gleichzeitig von ihnen als Bedingung für ihre nationale Integration den Verzicht auf ihre religiöse Bindung. Wenigstens aus der Rückschau ist das eigentlich eine wenig liberale Zumutung, die sich allerdings erklärt durch Mommsens Distanz zu allen religiösen Fragen. Es sei auch angemerkt, dass so gut wie alle in dem 1891 begründeten und nicht sehr erfolgreichen Verein zur Abwehr des Antisemitismus ähnlich dachten. Mommsen war selbstverständlich eines der Gründungsmitglieder. Ich habe kürzlich noch gefunden, dass Mommsen einen Nachfolger als Althistoriker in diesem Verein hat. Konrad Ziegler ist 1933 Vorstandsmitglied in diesem Verein gewesen. Das war allerdings das letzte Jahr dieses Vereins. Auf einer Sitzung des Preußischen Landtages vom Februar 1893 musste sich der für seine antisemitischen Parolen sehr bekannte evangelische Pfarrer Stöcker gegenüber seinen Kritikern rechtfertigen für seine Behauptung, schon Tacitus habe die Juden für den Abschaum des Menschengeschlechts erklärt. Odium generis humani nach dem Christenkapitel. Für die Gebildeten unter den Antisemiten war das ein scheinbar passendes Zitat. In der Presse entspann sich ein Briefwechsel mit denen, die es besser zu wissen meinten. Tacitus habe nicht die Juden, sondern die Christen gemeint. Andere wiesen darauf hin, dass Christen und Juden für die römischen Zeitgenossen ja nicht sehr verschieden gewesen seien. Für die Entscheidung einer solchen Frage gab es 1893 nur eine wirkliche Instanz, und das ist Theodor Mommsen. Und Stöcker meinte, sich für sein Verständnis der Tacitus-Stelle gerade auf Mommsen berufen zu können. Er sagt im Landtag: Ich will nun Herrn Rickert, den Generalstabschef der Judenschutztruppe, er war der Vorsitzende des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus, ich will Herrn Rickert einen für ihn gewiss ganz klassischen Zeugen vorführen, den Geschichtsschreiber Mommsen. Er stellt die Stellung des Tacitus den Juden gegenüber folgendermaßen dar, und er zitiert aus dem fünften Band der römischen Geschichte. Von dem geringschätzigen Spott des Horaz gegen den aufdringlichen Juden aus dem römischen Ghetto ist ein weiter Schritt zu dem feierlichen Groll, welchen Tacitus hegt gegen diesen Abschaum des Menschengeschlechts, dem alles Reine unrein und alles Unreine rein ist. Und er spricht weiter, Tacitus hat die Juden nach dem Urteil eines politischen Gesinnungsgenossen des Herrn Rickert für den Abschaum des Menschengeschlechts erklärt. Mommsen hat sich gegen diesen Missbrauch seiner römischen Geschichte in einem Leserbrief empört zur Wehr gesetzt. Mit allen notwendigen Zitaten und mit dem Schlusssatz, die Gabe, jedes mögliche Pastorenmissverständnis vorherzusehen, besitze ich nicht. Dagegen aber möchte ich mich allerdings verwahren, dass ich nicht zu denen gehöre, welche in schülerhafter Missdeutung die Worte des Tacitus von dem Odium Generis Humani auf die Juden bezogen haben. Spreche ich laut genug? Mommsen hat sich immer wehren müssen gegen die Vereinnahmung durch seine Gegner. Und dies gerade wegen seiner unangefochtenen historischen Autorität. Keine andere Formulierung Mommsens ist so sehr verdreht worden und so gerne von den Antisemiten bis ins 20. Jahrhundert hinein zitiert worden, wie seine Bemerkung über die Rolle der Juden bei der Verschmelzung einzelner Nationalitäten. Unter dem, wie er das interpretierte, auf Einheit und Gleichheit drängenden Regime Caesars, wo eine verschliffene Nationalität erwünscht war, waren die Juden im dritten Band der römischen Geschichte ein Ferment des Kosmopolitismus und der nationalen Dekomposition. Jene Dekomposition als Zersetzung eingedeutscht, war für die Antisemiten der folgenden Zeit immer ein willkommenes Klassikerzitat. Im Jahre 1894 hat der österreichische Journalist und Literat Hermann Bahr berühmte Persönlichkeiten zu ihrer Stellung zum Problem des Antisemitismus befragt und um Rezepte gebeten. Dieses Interviewbuch erklärt sich durch die damals verschärfte antisemitische Propaganda und den überraschenden Erfolg der politisch organisierten Antisemiten. Bei den Reichstagswahlen von 1893 erhielten sie 16 Sitze. Viele von Hermann Bahrs Interviewpartnern werden den meisten nicht mehr geläufig sein. Es findet sich von Bebel abgesehen kein einziger prominenter politischer Name unter den hier versammelten Kritikern des Antisemitismus. Mommsens von Bahr wiedergegebene Antwort lässt sich nicht auf weitläufige sozialpolitische Analysen ein. Ich zitiere verkürzt: Sie täuschen sich, wenn Sie glauben, dass ich da was richten kann. Sie täuschen sich, wenn Sie glauben, dass man da überhaupt mit Vernunft etwas machen kann. Ich habe das früher auch gemeint und immer wieder gegen die ungeheure Schmach protestiert, welche Antisemitismus heißt. Aber es nützt nichts. Es ist alles umsonst. Was ich Ihnen sagen könnte, was man überhaupt in dieser Sache sagen kann, das sind doch immer nur Gründe, logische und sittliche Argumente. Darauf hört doch kein Antisemit. Mommsens Worte sind exemplarisch für zwei Merkmale seiner Teilnahme am öffentlichen Leben in seiner Spätzeit. Starkes Engagement für die von ihm für richtig erkannte Position, gepaart mit manchmal schwächerer und manchmal stärkerer Resignation, noch etwas zum Besseren bewirken zu können. Mommsen war, im Unterschied zu den meisten, die wir bisher kennengelernt haben, kein Bürger in überwiegender akademischer Zurückgezogenheit. Er ist Zeit seines Lebens Partei gewesen. In der wilhelminischen Ära ist er Mitglied einer liberalen Gruppierung, die sich zu Beginn der 90er Jahre von der Freisinnigen Volkspartei gelöst hat und die bis 1910 selbstständig war, die sogenannte Freisinnige Vereinigung. Diese am weitesten links stehende liberale Gruppierung ist Mommsens politische Heimat gewesen. Und von hier aus hat er auch versucht, politisch in die Öffentlichkeit hineinzuwirken. Mommsens Ansichten gehören also bei aller Individualität einem ganz bestimmten politischen Lager an, in dem, wenn nicht dieselben, dann aber doch oft auch sehr ähnliche Ansichten vertreten worden sind. Mommsen ist allerdings mit Abstand der Älteste in diesem Kreis, nachdem der ihm eng verbundene Ludwig Bamberger im Jahre 1899 gestorben war. Mommsen ist der einzige bedeutende Kopf, wenigstens im akademischen Bereich, der die Tradition von 1848 so lange aufrechterhalten hat. Für Willa Mowitz war das bloß ein altes Credo, Für sehr viele Jüngere in dieser freisinnigen Vereinigung war Mommsen allerdings ein leuchtendes Vorbild. Dass diese Herren keinen politischen Erfolg gehabt haben, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Prosopografisch sei noch angemerkt, dass einige Jüngere aus diesem Kreise dann in der Weimarer Republik auf dem relativ linken Flügel noch eine Rolle spielen. Unter anderem Hugo Preuß, einer der Väter der Weimarer Verfassung, gehört in diesen Kreis hinein. Es ist ironischerweise in der Zeit der Abfassung der Testamentsklausel, September 1899 und danach, dass Mommsen die größte Wirkung in der Öffentlichkeit hat. Zunächst als der Ehrenvorsitzende des Goethe-Bundes zur Wahrung künstlerischer Freiheit und dann zur Zeit der Affäre Spahn im Jahre 1901, dem Streit um die Besetzung einer Straßburger Professur mit einem Katholiken. Die Gründung des Goethe-Bundes ist eine Antwort auf die Lex Heinze, die ihren Namen von einem Berliner Zuhälter herleitet, dessen Prozess im Jahre 1891 tiefe Einblicke in die Geheimnisse des Berliner Großstadtlebens erlaubt hatte. Kaiser Wilhelm hat damals sofort einen Erlass herausgegeben, der unter anderem das Programm für eine Gesetzgebung enthielt, die solche Zustände verhindern sollte. Im Februar 1899 kam es dann zu einer Wiedervorlage der seit 1892 mehrfach vertagten Lex Heinze. Diesmal war alles noch komplizierter, weil das Zentrum die Gelegenheit nutzen wollte, die öffentliche Moral in seinem Sinne zu verbessern. Dazu gehörte nach Ansicht der Zentrumspolitiker vor allem der Kampf gegen Darstellungen, die, Zitat, ohne unzüchtig zu sein, das Schamgefühl gröblich verletzten. Eine so allgemeine Formulierung erschien vielen als eine Bedrohung freier künstlerischer Äußerungen und es kam zu einer sehr aktiven Abwehrbewegung, die gipfelte im Juni 1899 in der Gründung des Goethe-Bundes und der Ehrenvorsitzende dieses Goethe-Bundes ist Mommsen gewesen. Die Gründung dieses Bundes erfolgt, das ist sehr interessant festzustellen, zu einer Zeit, als die Kampagne für das zweite Flottengesetz im Rahmen der Flottenaufrüstung weite Schichten des bildungsbürgerlichen Publikums für ganz andere Dinge begeistert hat. Es versteht sich fast von selbst, dass Mommsen einer der ganz wenigen prominenten Flottengegner innerhalb der sehr seemachtbegeisterten Professorenschaft gewesen ist. Im Reichstag wehrte sich eine aus Liberalen und Sozialdemokraten gebildete Minderheit mit allen erdenkbaren Mitteln gegen die Pläne dieser Lex Heinze und die erbitterte Diskussion führte dann im Mai 1900 zu einem relativ harmlosen Kompromiss. Am Ende dieses Kampfes veröffentlichte Mommsen in der Deutschen Revue einen Aufsatz mit dem Titel »Der Goethe-Bund und seine Zukunft«. Mommsen und seine Freunde spielten mit dem Gedanken, den Goethe-Bund zu einer Art intellektuellen Partei zu machen, in der die Ziele der vergangenen Kampagne weiter verfochten werden sollten. Aus diesem Aufsatz möchte ich nur einen Abschnitt zitieren, der eine gewisse Nähe zur Testamentsklausel enthält und wenigstens zeigt, welchen unmittelbaren Hintergrund Mommsens Stimmung im September 1899 gehabt hat. Ich zitiere: An der Gleichgültigkeit gegen das politische Leben mehr noch als an der Feindseligkeit gegen die gesunde staatliche Entwicklung krankt unsere Nation. Gewiss ist nicht bloß das politische Lied ein garstiges. Auch die politische Tätigkeit ist wohl bei den Berufenen als Lebensarbeit das Größte und Höchste, was der Mensch zu leisten vermag. Aber wo sie nur beiläufig an den Menschen herantritt, wie bei Mommsen selbst, immer undankbar und recht unbequem. Aber sie ist Männerpflicht. Hier kommt etwas Zeitgebundenes und es ist recht übel, dass unsere Literaten und Künstler in dieser Hinsicht vielfach sich verhalten wie die Frauen. Es bedarf noch weiterer Arbeit in den Archiven, insbesondere im Literaturarchiv von Marbach, wo es viel Material über diese von den Neuhistorikern bisher nicht beachtete Bewegung gibt, um hier die Rolle Mommsens etwas klarer zu sehen. Fest steht jedenfalls, dass Mommsen damals ganz anders als das Selbstporträt der Testamentsklausel vermuten ließe, ein bedeutendes Idol war für sehr viele Künstler und Intellektuelle und überhaupt Freisinnige im weitesten Sinne des Wortes. Der Fall Spahn markiert den heftigsten aller Hochschulkonflikte zwischen Staatsverwaltung und protestantischer Gelehrtenwelt in der wilhelminischen Zeit. Der Anlass war die Errichtung einer konfessionsgebundenen Professur für neuere Geschichte und die Besetzung dieses Lehrstuhls entgegen dem Wunsch der dortigen Fakultät mit dem 26-jährigen Bonner Professor Martin Spahn. Der leitende Mann in dieser Affäre, der auch mit Kaiser Wilhelm hier Kontakt hielt, der Ministerialdirektor Althoff, betrachtete diese Professur als politische Vorleistung für ein Ziel, an dem selbst Bismarck früher gescheitert war. Das ist die Errichtung einer katholisch-theologischen Fakultät in Straßburg, und zwar unter deutscher Regie. Und diese Fakultät sollte dann die Ausbildung des französischen Klerus für das Elsass übernehmen. Neben diesem Motiv der großen Politik spielt es natürlich auch noch eine Rolle, dass Althoff und andere mit ihm der Ansicht waren, dass ein Land mit so überwiegend katholischer Bevölkerung wie das Elsass auch Professoren haben sollte, die sich zum Katholizismus bekannten. Martin Spahn war eine gute Wahl, von langer Hand gefördert auch, Katholik eher liberaler Prägung und ausgesprochen patriotisch gesonnen. Nach langen Verhandlungen war es dann im Februar 1901 soweit. Die Straßburger Philosophische Fakultät erhielt die Weisung, Spahn willkommen zu heißen. Hier sah sich der damalige Münchner Nationalökonom Lujo Brentano, einer der Begründer des Reformerischen Vereins für Sozialpolitik, zum Protest aufgerufen. Er ist ein Bruder des Philosophen Franz Brentano, der nach der Verkündigung des päpstlichen Unfehlbarkeitsdogmas sein Priesteramt aufgegeben hatte. Lujo Brentanos Eifer gegen die Katholiken ist nicht nur ideologisch gefestigt, sondern ist offensichtlich auch sehr persönlich motiviert. Und dieser Lujo Brentano ist es gewesen, der Mommsen aufgefordert hat, einen Protest gegen die Berufung des Katholiken Spahn zu formulieren. Mommsens stets sehr energische Ablehnung des Katholizismus, besonders in seiner politischen Ausprägung, konnte ihn aus der Sicht von Brentano zum berufenen Sprachrohr machen. Mommsen hat anfänglich gezögert, weil er sich darüber im Klaren war, dass gegen Althoff schwer anzukommen war. Und Zeichen seines Zögerns ist auch, dass sein Aufruf dann nicht in einer Berliner Zeitung erschien, sondern in einer Münchner Zeitung im Umkreis von Brentano. Ein Aufruf im Namen der, wie er sagte, voraussetzungslosen Forschung. Mommsen und seinen Freunden ist während der ganzen Affäre niemals klar geworden, dass in Preußen auch nach Konfession gefragt wurde und dass, um von Juden ganz zu schweigen, es schwierig war, einen Erfolg zu haben im preußischen Bereich, wenn man nicht genau in das Raster hineinpasste. Aber trotzdem hält Mommsen bei dieser Besetzungsaffäre in Straßburg das Problem der voraussetzungslosen Forschung für thematisch. Und er schreibt also in den Münchner Neuesten Nachrichten: Es geht durch die deutschen Universitätskreise das Gefühl der Degradierung. Unser Lebensnerv ist die voraussetzungslose Forschung, die nicht das findet, was sie nach Zweckerwägungen und Rücksichtnahmen finden soll, und finden soll, was anderen außerhalb der Wissenschaft liegenden praktischen Zielen dient. Ein solcher Axtschlag, nämlich auf die Freiheit der Forschung, ist jede Anstellung eines Universitätslehrers, dessen Forschungsfreiheit Schranken gezogen werden. Abgesehen von den theologischen Fakultäten ist der Konfessionalismus der Todfeind des Universitätswesens. Innerhalb von 3 Wochen erhielt Mommsen dann Zustimmungsadressen von sehr vielen anderen Universitäten, aber nicht von Berlin. Das Schweigen der eigenen Universität ist bezeichnend für Mommsens Position in Berlin. Manche waren ganz einfach beleidigt, dass Mommsen sie nicht vorher um ihre Mitwirkung bei diesem Protest gefragt hatte. Es ist ein Beispiel für die Cäsar-Natur Mommsens, die Wilamowitz hinter den von ihnen missbilligten demokratischen Äußerungen stets gesehen hat. Heftige Proteste blieben nicht aus und Mommsen sah sich in einer unhaltbaren Position. Er musste in einem zweiten Schreiben seinen Begriff von der Voraussetzungslosigkeit der Forschung relativieren und gestand jetzt auch, Zitat, wahrhaften Katholiken zu, ernsthaft Wissenschaft betreiben zu können. für die mit Mommsens Position sympathisierende große Öffentlichkeit, zumindest in Preußen, war diese zweite Erklärung unerwünscht. Sie ist kaum abgedruckt worden. Die großen liberalen Blätter konnten mit diesem Nachtrag nichts anfangen. Mommsen hat im konservativen und im katholischen Lager nicht überraschend leidenschaftliche Gegner gehabt. Die Spahn-Affäre wird der Anlass für den wohl schärfsten persönlichen Angriff auf Mommsen, den ich kenne. Er ist an entlegener Stelle gedruckt und von einem bemerkenswerten Autor. Von Houston Stuart Chamberlain, dem Engländer aus Bayreuth, und zwar in der Fackel von Karl Kraus. Karl Kraus hat ihm sein Blatt für den Artikel Der voraussetzungslose Mommsen deshalb geöffnet, weil Mommsen wenige Jahre vorher, wird gleich noch zu erwähnen sein, sich in die österreichische Innenpolitik eingemischt hatte und weil Kraus unangenehm berührt war durch Mommsens gute Kontakte zu den liberalen jüdischen Kreisen Wiens, mit denen Kraus seinerseits große Schwierigkeiten hatte. In Chamberlains Aufsatz wird Mommsen als eitler Greis karikiert, der nicht in der Lage ist, auf irgendeine öffentliche Äußerung zu verzichten. Das ist eine Vorstellung, die sich gar nicht so sehr unterscheidet von dem Bild Mommsens in Wilamowitz' lateinischer Autobiografie. Aber aus dem Protest von Chamberlain wird auch deutlich, welche Präsenz Mommsen in den 90er Jahren in der Öffentlichkeit gehabt hat. Chamberlains Eintreten für katholische Interessen kam auch für die Katholiken selbst etwas überraschend. Sein Eifer gegen Mommsen erklärt sich durch dessen Stellungnahme gegen eine weitere Privilegierung Bayreuths in den Aufführungsrechten des Parzival. Mommsen und der Strafrechtler von Liszt hatten im Namen des Goethe-Bundes gegen die Wünsche von Cosima Wagner Stellung bezogen. Ein Ausblick auf die Außenpolitik von Mommsen. Mommsens publizistische Äußerungen zu Fragen der auswärtigen Beziehungen des Deutschen Reiches sind in der Regel nicht weniger kontrovers als seine Interventionen in der Innenpolitik. Ein Unterschied besteht allerdings darin, dass er hier gelegentlich Beifall auch von einer Seite bekam, die seine innenpolitischen Stellungnahmen für bestenfalls unerheblich hielten. Grundsätzlich trat Mommsen, anders als manche seiner Kollegen, für die in seinen Worten heilige Allianz der Völker ein. Das ist eine Haltung, die durch die internationale Zusammenarbeit am CIL sicher nur gefördert worden ist. Eine solche Einstellung ist damals vollkommen vereinbar mit einem kräftigen Nationalgefühl, das sich ja unter anderem herleitet von der Begeisterung für ein demokratisches und einiges Deutschland. Mommsens Nationalstolz ist niemals zu verwechseln mit dem Eifer der Alldeutschen, von denen er sich stets distanziert hat. Ich gehe der Kürze halber ausführlicher nur ein auf die Ausnahme von der liberalen Regel bei Mommsens außenpolitischen Vereinbarungen. Und das ist der berühmt-berüchtigte Brief an die Deutschen in Österreich. Mommsens Kenntnis Osteuropas war wesentlich geringer als die von Westeuropa. Dies hat etwas mit Sympathie zu tun, vielleicht aber auch ganz einfach damit, dass seine wissenschaftliche Arbeit ihn mit den slawischen Ländern weniger in Berührung kommen ließ. Aufschlussreiche Bemerkungen über Mommsens Verhältnis zu den Slawen enthält ein 1904 erschienener Beitrag des kroatischen Slawisten Jagic. Er hatte Mommsen in den Jahren 1874 bis 1880 kennengelernt. Jagic bezeugt eine relativ geringe Kenntnis Mommsens der slawischen Welt, verbunden mit dem vagen Gefühl, dass alle Slawen im Dienst der russischen oder irgendeiner anderen Reaktion stünden. Das zaristische Russland war Mommsen wegen der antisemitischen Ausschreitungen natürlich besonders suspekt. Und dies ist der Hintergrund für diesen Brief an die Deutschen in Österreich. Der Ministerpräsident Bardini von K&K Österreich hatte im Jahre 1897 seine Absicht wahrgemacht, den Tschechen im Bildungswesen sprachliche Gleichberechtigung zuzugestehen. im Austausch gegen innenpolitische Konzessionen der nationalgesinnten tschechischen Politiker gegenüber der Zentralregierung in Wien. Und dieses Zugeständnis war dann Stein des Anstoßes für die nationalgesonnenen Deutsch-Österreicher. Im Zusammenhang mit dieser Kampagne gegen diese Konzession an die Tschechen kam es zu einer Solidaritätsaktion von allen Universitäten des Deutschen Reiches. Und als es damals also in Prag und in Wien hoch herging, wurde am 30. Oktober 1897 im Leitblatt der Wiener Liberalen, der Neuen Freien Presse, ein Brief Mommsens zu diesem Thema abgedruckt. Mommsens Formulierungen waren so starker Tobak, dass die Redakteure der Neuen Freien Presse gewisse Stellen mit Pünktchen gekürzt haben. Das Original mussten die Österreicher dann in der reichsdeutschen Presse nachlesen. Der Kernsatz Mommsens lautet, gerichtet ausgerechnet gegen den gutwilligen Badini mit seinem Bemühen um einen dauerhaften Ausgleich zwischen den Nationalitäten der Monarchie, Zitat, und nun sind die Apostel der Barbarisierung am Werke, die deutsche Kultur eines halben Jahrtausends in dem Abgrunde ihrer Unkultur zu begraben. Und weiter heißt es, wie kann es geschehen, dass die österreichische Reichshauptstadt so ländenlahm, so volklos, so ehrlos in diesen Kämpfen nicht auftritt? Das geht gegen die christlich-soziale Partei des damaligen Wiener Bürgermeisters. Und schließlich heißt es, seid hart, Vernunft nimmt der Schädel der Tschechen nicht an, aber für Schläge ist auch er zugänglich. Die wenigsten, gerade auch in Böhmen, haben Mommsens Brief wohl ganz gelesen, sondern sie haben sich nur auf diese von mir zitierten Sätze gestürzt. Und der Name Mommsens, das ist wichtig, gab für das Ausland diesem Brief die Aura einer offiziellen deutschen Äußerung. So hoch ist das Prestige Mommsens. Und die Empörung der Tschechen ist sozusagen verständlich. Groß war die Begeisterung über diese Äußerung, vor allen Dingen bei denen, die Mommsen später einmal unseren nationalen Narren genannt hat, bei den Alldeutschen. Er hat sich dann in Briefen an slawische Kollegen und an andere Kollegen um eine Vermittlung versucht und ist auch etwas zurückgegangen von diesen scharfen Äußerungen. Aber fest steht, dass sein Engagement für das Deutschtum in Österreich trotz des schwierigen Echos von slawischer Seite damals ungebrochen blieb. Als er im Jahre 1901 auf einer Ergebenheitsadresse der Innsbrucker Universität im Zusammenhang mit der Affäre Spahn antwortete, flossen ihm folgende Worte in die Feder, die dieses Gebiet hier berühren. Wo die deutsche Nationalität Verteidiger findet, da stehen diese zusammen. Ob wir hier uns aufbäumen gegen die Unterjochung durch das Zentrum und ob die Tiroler Deutschen sich der Feinde erwehren werden, das steht nicht bei uns. Wohl aber steht es bei uns, dass wir uns wehren und das wird geschehen. Der Bericht von Jagitsch aus dem Jahre 1904 legt die Vermutung nahe, dass Mommsen ganz einfach von der Furcht beseelt oder besessen war. Das weitere Wachsen der slawischen Mächte wurde zu einer Einverleibung auch der ursprünglich deutschen Teile der Monarchie führen. Und so erklärt sich diese keineswegs liberale Schärfe in diesem Brief an die Deutschen in Österreich. Das ist die Ausnahme von der Regel in seinem Umgang mit ausländischen Problemen. In der Regel hat er hier konsequent einen liberalen Standpunkt vertreten. Mommsens Eingreifen in die öffentlichen Debatten zwischen Engländern und Deutschen über Fragen des Burenkrieges war auch deshalb weniger brisant, weil er hier eine Meinung vertritt, die nicht nur im nationalen Lager vertreten wurde, sondern auch im linksliberalen Lager durchaus heimisch war. Es ist Sympathie für die Buren, mit denen man sich als Deutsche irgendwie verwandt fühlte. Und man hatte auch Sympathie für die Buren wegen der rigorosen Kriegführung der Engländer in Südafrika, die Mommsen einmal die Pazifikation durch Vernichtung der Zivilisation genannt hat. Neben dieser Übereinstimmung mit dem Zeitgeist gibt es aber hier auch eine zukunftsträchtige Seite von Mommsens Stellungnahmen. nämlich seinen Einsatz für eine dauerhafte deutsch-englische Einigung auf den Interessenfeldern der Weltpolitik. Es ist noch einmal daran zu erinnern, dass Mommsen im Unterschied zu den meisten anderen, auch durchaus links stehenden Professoren, kein Flottenprofessor gewesen ist, ein Ausdruck aus der Zeit. Er hielt Deutschlands Flotte für eigentlich überflüssig. In der liberalen Wiener Neuen Freien Presse sagte er in einem Interview aus dem Jahre 1898, um offen zu sein, ich meine, für uns ist die Marine nur Sport. Ich sage also, die Marinepläne sind Sport, nicht etwa Dummheit. Wir brauchen die Marine, um für unsere überseeischen Handelsinteressen zu demonstrieren. Also einen demonstrativen Charakter soll unsere Marine haben, aber Welteroberung steht unseren Sinnen fern. Ich würde mehr Zeit brauchen, um Ihnen die Besonderheit dieses Standpunkts im Rahmen der damaligen Innenpolitik noch näher zu charakterisieren. Die Debatte um Probleme des puren Krieges entspann sich wieder um einen Zeitschriftenbeitrag Mommsens, in dem er entschieden Stellungnahme für die Buren genommen hat, gegen die Engländer. Und ich will mich hier kürzer fassen als geplant. Mommsen muss antworten auf Anfragen aus England, er soll seine Haltung präzisieren. Und am Ende dieses Gedankenaustauschs, der auch wieder zeigt, dass Mommsen für zum Beispiel die Engländer der akademische Gesprächspartner sozusagen ist, wenn es um die große Politik geht. Am Ende dieses Gedankenaustauschs ist Mommsen dann schon eher bereit, auch dem englischen Standpunkt im Burenkonflikt Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, unbeschadet seiner Sympathie für die Buren. Kurz vor seinem Tode hat sich Mommsen noch einmal aufgrund der Aufforderung seines Verehrers, des englischen Liberalen James Bryce, zum Problem der deutsch-englischen Beziehungen geäußert. Und diese Beziehungen sind ja nicht nur durch den Burenkrieg oder am wenigsten durch den Burenkrieg, sondern vielmehr durch die Flottenrüstung des Kaiserreichs angespannt gewesen. Der Gedanke an die Juli-Krise liegt nicht fern, wenn man folgende Worte liest. Wir stehen vor einer ernsten Gefahr, wenn es so weitergeht, das stammt aus dem Jahre 1903. Wir stehen vor einer ernsten Gefahr, wenn es so weitergeht mit dem gegenseitigen Misstrauen, dem Aufbauschen geringfügiger Meinungsverschiedenheiten und Kollisionen zu Staatshändeln, den unverantwortlichen Verhetzungen der englischen wie der deutschen Presse. Falls es nicht den besonnenen und ernsten Männern beider Nationen gelingt, hierin Wandel zu schaffen, so gleiten wir hinein in einen Krieg zwischen denselben, wenn auch nur in einen derjenigen, in denen die Kanonen nicht mitreden. Aus dem Jahre 1903 stammt das. Ich blicke zurück auf ein langes Leben. Von dem, was ich für meine Nation und über ihre Grenzen hinaus hoffte, hat sich nur weniges erfüllt. Aber die heilige Allianz der Völker ist das Ziel meiner Jugend gewesen und ist noch der Stern des alten Mannes. Und auch dabei bleibt es, dass den Deutschen und den Engländern bestimmt ist, ihre Wege zu gehen Hand in Hand. Keine selbstverständliche Äußerung in dieser Zeit. Noch einmal zurück zur Innenpolitik. Zur unerfreulichsten politischen Aufwallung Mommsens hat Eduard Schwarz sicher den letzten und vielleicht berühmtesten Artikel von Mommsen gezählt aus dem Dezember 1903, knapp ein Jahr vor seinem Tode, in dem er sich für ein politisches Zusammengehen zwischen Linksliberalen und Sozialdemokraten stark gemacht hat. In der Zeitschrift Die Nation, das ist das Blatt der Freisinnigen Vereinigung. Der Aufsatz nimmt mit seinem Titel Was uns noch retten kann, den Titel einer Kampfschrift des liberalen Twesten aus der Zeit des preußischen Verfassungskonfliktes auf. Und Mommsen will also durch diesen Titel den Vergleich evozieren bei den kundigeren Lesern. Für Außenstehende kam dieser Artikel überraschend. Mommsens Zurückhaltung gegenüber den Sozialdemokraten in früheren Jahren ist vielfach bezeugt, zum Beispiel auch in Äußerungen aus den 80er Jahren, als es um die Verlängerung des Sozialistengesetzes ging. Mommsens generelle Ablehnung, ganz in altliberalem Stil, von demokratischen Massenbewegungen ist ja auch in der römischen Geschichte deutlich. Mommsens schwieriges Verhältnis zur vor den 90er Jahren ja durchweg revolutionären SPD, ist dabei aber keineswegs nur ein individuelles Problem, sondern eine grundsätzliche Schwierigkeit der Liberalen des 19. Jahrhunderts. Diese Liberalen hatten Verständnis für die sozialpolitischen Forderungen der SPD und verurteilten die soziale Notlage der Arbeiter. Doch erschraken sie dann doch vor dem revolutionären Programm, das ja schließlich auch einige liberale Positionen in Mitleidenschaft ziehen würde. Für Mommsen, um hier nur von ihm zu sprechen, ist die Sozialdemokratie die längste Zeit eine von vielen Interessengruppen gewesen, die das Gemeinwesen bedrohten. Nicht anders als die Partei der Agrarier und die Partei der, wie ihr zu sagen beliebt, über das Zentrum, die Partei der Kaplanokratie. Für die Öffentlichkeit musste der Einsatz des alten Mommsen für ein Bündnis des Freisinns mit den Sozialdemokraten umso überraschender kommen, als er gerade noch unfreiwillig das Wohlwollen nationaler Kreise wiedererworben hatte, durch den Tschechenbrief und dann auch durch den Einsatz für die Buren. Näheres Hinsehen lehrt jedoch, dass es sich bei dem Artikel »Was uns noch retten kann«, dass es sich hier nicht um eine politische Aufwallung gehandelt hat, sondern um den öffentlichen Ausdruck eines seit Jahren angelegten Wandels im politischen Denken Mommsens. Die Veränderung der Einschätzung der SPD bei Mommsen und seinen linksliberalen Freunden ist natürlich nicht zu denken, ohne die reformistische oder revisionistische Tendenz bei den Sozialdemokraten der 90er Jahre. Schon zu Beginn der 90er Jahre gab es in linksliberalen Kreisen eine verstärkte Bereitschaft zu einer besseren Zusammenarbeit mit der Arbeiterpartei und es gibt auch entsprechende Parteitagsbeschlüsse der Freisinnigen Vereinigung. Mindestens so wichtig wie Mommsens Übereinstimmung mit dem Programm der Freisinnigen ist aber ein Zeugnis über den alten Bamberger, der für ihn ein politisches Vorbild war. Kurz vor seinem Tod, wohl im Jahre 1898, hat dieser die Absicht geäußert, es werde dem Liberalismus nichts anderes übrig bleiben, als sich mit den Sozialdemokraten zu verbünden. Der äußere Anlass zu Mommsens Artikel in der Nation ist ein erbitterter Streit um die Wirtschaftspolitik, der im Parlament dann auch zur Obstruktion führt, zur Obstruktion durch die Sozialdemokraten und die Linksliberalen. Und diese Obstruktion führt zu einer Änderung der Geschäftsordnung, die diese Obstruktion dann verhindert hat. Und das ist der Ausgangspunkt für diesen Artikel, dass die entschiedene Opposition plötzlich gehindert wird an ihrer Opposition. Mommsens Entschluss, sich in dieser Frage öffentlich zu äußern, war vorbereitet durch Teilnahme an den politischen Versammlungen der Freisinnigen in den Wochen zuvor. Barth schreibt in seinem Nachruf auf Mommsen, er ist stets einer der unsrigen geblieben. Er erschien gelegentlich auf unseren Parteitagen, zum letzten Mal im Dezember 1902, nachdem der Rechtsbruch des Antrags Kardorff eben erfolgt war. Das ist diese Frage der Geschäftsordnung. Als die ehrwürdige Erscheinung unseren Sitzungssaal betrat, erhob sich die Versammlung und applaudierte. Klatschen Sie nicht, meine Herren, es ist jetzt keine Zeit zum Beifallklatschen, rief er in den Saal und alle verstummten. An jenen Parteitagen nahm er dann auch rednerisch Anteil und lieh seiner tiefen sittlichen Entrüstung über das im Reichstag durch die Mehrheitsparteien Geschehene Worte von hinreißender Wirkung. Wir haben ja Mommsen als politischen Redner offenbar fassbar. Es war keine rasch vorübergehende Empfindung, die ihn zu dieser demonstrativen Beteiligung an unseren Protesten veranlasst hatte. Zitat Ende. Den berühmten Artikel hat Mommsen dann an seinen Freund Barth unaufgefordert eingesandt. Mommsens Bereitschaft, einen solchen für die Zeitgenossen ziemlich sensationellen Artikel nicht nur zu schreiben, sondern auch mit seinem Namen zu zeichnen, und ihn damit auch zu einer aufsehenerregenden Nachricht zu machen, erklärt sich eben durch seine Überzeugung, dass es sich bei den Winkelzügen der politischen Gegner um den Anfang einer Änderung des ganzen politischen Systems handelte. Das ist allerdings eine Meinung aus der Rückschau, aus der historischen Rückschau, die vielleicht dann doch zu pessimistisch war und die ganz einfach die Macht der Agrarier und der Zentrumspolitiker überschätzt hat. Aber unabhängig von dieser historischen Einschätzung, das Zitat aus diesem Artikel: Der Umsturz der Reichsverfassung entwickelt sich rasch. Nun ist auch das Rederecht im Deutschen Reichstag von dem Belieben eines jeden augenblicklich Vorsitzenden abhängig gemacht worden, hat also aufgehört, ein Recht zu sein. Was folgen wird, wird sich zeigen. Wir stehen nicht am Schluss, sondern am Beginn eines Staatsstreiches, durch den der deutsche Kaiser und die deutsche Volksvertretung dem Absolutismus eines Interessenbundes des Junkertums und der Kaplanokratie unterworfen werden sollen. Neben ganz aktuellen Bemerkungen, die hier unberücksichtigt bleiben können, gibt es auch Sentenzen von allgemeinerem Interesse, die vor allen Dingen die neue Beurteilung Mommsens der Sozialdemokratie belegen. Die Anstrengungen Mommsens und seiner Freunde waren vergeblich. Die Reichstagswahlen, wenige Tage nach der Veröffentlichung von Mommsens Artikel, führten zu empfindlichen Verlusten der Freisinnigen. Der Herausgeber der Zeitschrift Deutsche Wirtschaftspolitik bat Mommsen um einen Kommentar zum Wahlausgang. Geehrter Herr, mir scheint die Schlacht definitiv verloren. Da unsere Nation auf den Rechtsbruch, durch den der Zolltarif zustande gekommen ist, mit Wahlen geantwortet hat, die in allem Wesentlichen den Parteistand nicht ändern, so müssen die Dinge ihren Lauf haben, den diese Verhältnisse bestimmen. Der absoluten Hoffnungslosigkeit in der Presse Ausdruck zu geben helfen, bin ich zu alt und zu müde. Auf Beiträge von mir dürfen Sie also nicht rechnen. Das ist also einige Monate vor seinem Tode. Mit diesen Worten möchte ich meinen Bericht über den Bürger Mommsen in seinen letzten Lebensjahren schließen und mich jetzt der mehr althistorischen Frage zuwenden, ob es zwischen der publizistischen Tätigkeit Mommsens und seiner wissenschaftlichen Arbeit in diesen Jahren Querverbindungen gibt. Frage: Hat das Studium des Altertums in dieser Zeit etwas zu den politischen Ansichten beigetragen und umgekehrt, haben seine tagespolitischen Erfahrungen Auswirkungen auf seine wissenschaftliche Arbeit gehabt? Um es vorweg zu sagen, Mommsen hat Politik und Wissenschaft zunehmend getrennt gehalten. Das Wort von der Pflicht zur politischen Pädagogik, ein berühmtes Zitat, stammt dabei nicht aus den 50er Jahren, zur Zeit der Niederschrift der römischen Geschichte, sondern dieser Begriff, der Aufruf zur Pflicht zur politischen Pädagogik, stammt aus dem Jahre 1895 und bezieht sich, ganz kritisch gemeint, auf die erfolgreichen oder im Mommsens Sinne unheilvollen Bände seines Gegners Heinrich von Treitschke. Politische Pädagogik hatte für Mommsen aber in der Einzelforschung nichts zu suchen. In den späteren Jahren habe ich nur zwei Ausnahmen von der Regel gefunden. Aus dem Jahre 1893, wird Mommsens Verachtung der Antisemiten in einem gleich noch zu erwähnenden epigraphischen Artikel deutlich artikuliert. Und seine Distanz gegenüber der christlichen Kirche spricht, wenn ich das richtig sehe, aus manchem Abschnitt des römischen Strafrechts. Der Verzicht auf politische Pädagogik in umfassenden, althistorischen, wissenschaftlichen Darstellungen wird Mommsen offenbar erleichtert durch die publizistische Wirksamkeit. Und hier kann Mommsen dann versuchen, ohne Umschweife als politischer Pädagoge zu wirken. Ein weiterer Faktor kommt hinzu. Das Altertum war für ihn nicht unendlich wichtiger als andere Epochen der Weltgeschichte. Ausgerechnet Theodor Mommsen war keineswegs überzeugt von dem absoluten Wert der klassischen Sprachen und dem Unterricht in der Geschichte des Altertums. Es ist wenig bekannt, dass er in der sprachlichen Ausbildung der Oberschüler die klassischen Sprachen für durchaus austauschbar hielt mit dem Unterricht in der englischen oder französischen Sprache, die Qualität der Lehrer vorausgesetzt. Das ist seine Bedingung. Seinem Schüler Fritz Jonas, der später in der Schulbürokratie aufgestiegen ist, schreibt er im Jahre 1889 als Beitrag zu dem von Jonas herausgegebenen Weidmannschen Kalender für die höheren Lehranstalten Preußens, ich zitiere: An Gegner der Realschule, wie sie sein sollte und sein könnte, bin ich keineswegs. Im Gegenteil würde ich bei dem sichtlichen Erlahmen des klassischen Unterrichts und bei der immensen Schwierigkeit, das Sprechen und Schreiben an einer toten Sprache durchzuführen, für eine lebensfähig geordnete Institution dieser Art entschieden eintreten, der vermutlich die Zukunft gehören würde und die sehr wohl neben dem klassischen Unterricht bestehen könnte. Ich glaube, wie gesagt, an die alleinselig machende Sprache, aber nicht an das alleinselig machende Latein. Unter den modernen Sprachen könnte das Französische bei seiner schärferen grammatischen Entwicklung und seiner Zugehörigkeit zu den romanischen Sprachen sehr wohl die Rolle der ersten Violine übernehmen. Zitat Ende. Die Distanz zum eigenen Geschäft, soweit es die in seinen Worten, Zitat, ethisch-politische Bildung betrifft, wird auch deutlich, wenn man Mommsens gelegentliche Äußerungen zum Wert des Geschichtsunterrichts auf der Schule hinzunimmt. Auf der Schulkonferenz des Jahres 1900 hat er die Möglichkeit eines fundierten Unterrichts zur alten Geschichte über den üblichen, an den klassischen Autoren orientierten Lehrplan hinaus glatt verneint. Auf den Vorschlag, in der Schule doch auch einmal Geschichte der Prinzipatszeit zu unterrichten, hat Mommsen geantwortet, übrigens im Widerspruch zu Harnack, zu Wilamowitz und zu Kaiser Wilhelm, der diese Prinzipatsgeschichte dort einbringen wollte, Zitat, wenn jeder Lehrer mit dem Ingenium auszustatten wäre, das dazu gehört, um diesen unter der Schale elender Hofgeschichten sich verbergenden Kern herauszuschälen, dann ginge es freilich. Ich beschäftige mich, seit ich denken kann, mit dieser Zeit. Mir ist es nicht gelungen, diesen Kern vorzulegen. Und ich würde mir, wenn ich Lehrer wäre, die Aufgabe, Kaisergeschichte im Allgemeinen zu lesen, verbitten. Zitat Ende. Politische Pädagogik hat Mommsen vom richtigen Historiker gefordert. Wenn ich das richtig beurteile, hat er selbst in dieser Hinsicht ganz enttäuschende Erfahrungen gemacht. Im Unterschied etwa zu Treitschke und manchen anderen. Dass die römische Geschichte ein vielgelesenes Buch war, wird durch die Zahl der Auflagen bewiesen. Es ist aber eine andere Frage, ob Mommsen der Meinung war, dass dieses Werk auch in seinem Sinne gelesen worden ist. Die mir bekannten Leserzeugnisse machen das Werk, wie zu erwarten, zum Hausbuch der Gebildeten, die die sozialkritischen Abschnitte in der Regel wohl zur Kenntnis genommen haben. Bloß zur Kenntnis genommen haben. Soweit sich das in zitierfähigen Leserzeugnissen niederschlägt, ist das kritische Potenzial des Werkes höchst selten registriert worden. Die geradezu sensationelle Ausnahme von der Regel ist ein dem Zensor zum Opfer gefallenes Zitat aus der römischen Geschichte in der Zeitung der österreichischen Sozialdemokratie aus dem Jahre 1899. Auf der anderen Seite musste sich Mommsen mehrfach gegen die Vereinnahmung seiner Arbeit und besonders der römischen Geschichte durch seine politischen Gegner wehren. Aus dem Zusammenhang gerissene Zitate wurden für den politischen Kampf instrumentalisiert. Und den Konservativen war es natürlich besonders lieb, ausgerechnet den freisinnigen Mommsen zitieren zu können. In der Nation heißt es einmal, Theodor Mommsen ist der Gefahr ausgesetzt, gelegentlich zum Ehrenmitglied des Bundes der Landwirte ernannt zu werden. Und damit er dieser Ehre völlig würdig sei, bemühen sich jetzt auch die Antisemiten, eine andere Stelle in Mommsens römischer Geschichte misszuverstehen. Bismarck hatte 1885 im Reichstag die römische Geschichte zitiert, um eine Erhöhung des Kornzolls sozusagen aus althistorischer Sicht plausibel zu machen. Und die Antisemiten griffen, wie schon erwähnt, Mommsens Bemerkung über das Judentum als Element der nationalen Dekomposition auf. Im Zusammenhang mit Bismarcks Benutzung der römischen Geschichte für seine eigenen Zwecke hat Mommsen in der Nation reagiert, dieser Zeitung der Freisinnigen Vereinigung. Methodisch wichtig ist seine abschließende Bemerkung, die ich gekürzt zitiere. Historische Analogien sind ein anmutiges Spiel, welches aber durchaus darauf beruht, dass die Bedingungen der einen oder beider verglichener Tatsachen nicht mit völliger Deutlichkeit erkannt werden. Wenn irgendwo sind im Kreise der Bodenwirtschaft die groben äußerlichen Parallelen nur gut, um die Unwissenheit zu bestricken. Ist die Geschichte, wie es scheint, dazu da, um von Toren missverstanden und von Klugen, Bismarck, missbraucht zu werden, so hat sie in diesem Fall ihre Bestimmung erfüllt. Mommsen lehnt die historische Analogie für die politische Praxis aber nicht grundsätzlich ab. Zwei Jahre vorher, 1883, hat er tatsächlich so etwas versucht. Im erbitterten Streit um die Einführung des sogenannten Bimetallismus, das heißt einer sowohl auf Silber als auch auf Gold gestützten Währung. Das war ein Plan, von dem sich die Agrarier bestimmte wirtschaftliche Vorteile versprachen. Auf diesen von Mommsen zusammen mit seinen Freunden im Reichstag bekämpften Plan bezieht sich der kleine Aufsatz für den Studiertisch des Herrn von Kardorff, das ist der Oberagrarier. Mommsen vertritt hier den Standpunkt, dass man aus der Geschichte in einzelnen Fällen konkret lernen kann. Anhand einer Inschrift aus Nordafrika erklärt er die wirtschaftliche Notlage im 4. Jahrhundert. Und er erklärt hier den Niedergang der römischen Wirtschaft als die wahre Vollendung des bimetallistischen Systems durch die Anbindung der Silberwährung an die Goldwährung. Es ist also, meint Mommsen, ein Fehler, diesen Sachverhalt auch heutzutage zu verkennen. Wie viele Verkehrtheiten und Nichtswürdigkeiten, wie viele weitere Sünden gegen den Heiligen Geist der Geschichte die Zukunft noch begehen wird, darüber wird kein Verständiger zurzeit eine Mutmaßung sich gestatten. Es bedurfte bei Mommsen höchster Empörung, um mit Hinweisen auf das Altertum die Grenzen von Fachwissenschaft und Publizistik zu überschreiten. Ein Beispiel stammt aus dem Jahre 1893, als Mommsen durch die Erfolge der Antisemiten, unter anderem bei den Reichstagswahlen, sehr beunruhigt war. Mommsen ging diesmal sogar so weit, eine aktualisierende Bemerkung an einen in einer Fachzeitschrift veröffentlichten Aufsatz anzufügen in den archäologisch-epigraphischen Mitteilungen aus Österreich. Diese für Mommsen sehr seltene Vermischung von Fachwissenschaft und politischer Pädagogik erklärt sich durch den Missbrauch, den die Antisemiten mit seinen Formulierungen getrieben haben. In der Inschrift aus Arikanda geht es um die Wiederaufnahme der Christenverfolgungen nach dem Tode des Galerius. Die Lykier und Pamphylier bitten den Kaiser um die Ausrottung der gefährlichen Christen. In dieser Fachzeitschrift schreibt Mommsen dann: Die Antisemiten, Christus war ja auch ein Semit, hatten es also vor anderthalb Jahrtausenden weitergebracht als ihre heutigen Gesinnungsgenossen. Unsere offenbaren Antisemiten haben es bis jetzt noch nicht erreicht, dass ihre Petitionen um Semitenhetze von Regierungswegen in jeder kleinen Landstadt öffentlich angeschlagen werden. Und die hochgestellten Krypto-Antisemiten, die eigentlich Schuldigen, stehen nicht minder weit zurück hinter der Leistung des Kaisers Maximinus. In einer Fassung für die Nation schließt Mommsen, wo er auf diese Inschrift hingewiesen hat, mit der Bemerkung: So wechseln die Zeiten und ewig ist nichts als die Dummheit und die Bosheit. Die politische Pädagogik des alten Mommsen ist also von besonderer Art und sie entspricht so gar nicht dem Zeitgeist. Ich erinnere an Wilamowitz optimistische Rede zur Jahreswende von 1899 auf 1900. Ich komme jetzt zum Schluss. Mommsen muss im Laufe seines Lebens an der ursprünglichen Auffassung von den Wirkungsmöglichkeiten der Geschichtsschreibung und der Geschichtswissenschaft, die bei der Konzeption der römischen Geschichte eine Rolle spielen, doch ein wenig irre geworden sein. Wenn mir von dem zugänglichen Material nichts entgangen ist, findet sich aus späterer Zeit keine Äußerung Mommsens, die seiner Arbeit einen Sinn in dieser Hinsicht unterlegt. Im Gegenteil, viel spricht dafür, dass die wissenschaftliche Arbeit mehr und mehr ein Anstatt geworden ist. Dem Bruder schreibt er im Jahre 1888: Unser Studium hat etwas vom Morphium. Man spinnt die Kombinationen aus und vergisst darüber die Gegenwart mit ihrem Druck. Sonst werde ich diesen nicht los. Ich bin nun einmal ein Animal Politicum. So völlig ich mich von allem politischen Tun und Verkehr zurückgezogen habe, in meinen Gedanken lebe ich darin. Was kann ich dafür? Ich leide schwer genug darunter. In der Testamentsklausel geht Mommsen im Grunde so weit, sein ganzes Lebenswerk aus der eigenen Perspektive als Lebenswerk zweiter Wahl zu charakterisieren. Wie soll man die folgenden Worte sonst verstehen? Zitat, was ich gewesen bin oder hätte sein sollen, geht die Leute nichts an. Ich vermute, dass er vielleicht auch sehr gerne ein Mann der Praxis gewesen wäre, etwa im Stile seines Freundes Bamberger. Ich will aber über diese Frage hier gar nicht weiter spekulieren. Und ganz zum Schluss doch nochmal auf Mommsens Selbstverständnis als Altertumswissenschaftler in dieser Zeit zurückkommen. Denn Mommsen wusste trotz aller politischen Aktivität natürlich auch seine eigene epochale Bedeutung für die Erforschung des Altertums richtig einzuschätzen. Und er wusste sicher, dass nach ihm sobald keiner gleichen Ranges würde folgen können. Ich verdanke das folgende Zitat einer Abschrift von Lothar Wickert, das ist nicht veröffentlicht. Da schreibt Mommsen im Jahre 1871 an Gustav Freitag während der Arbeit am Staatsrecht. Wissen Sie, dass ich mir manchmal vorkomme wie der selige Ulpian, der als Chef des Militärkabinetts einigermaßen gewusst haben muss, dass es mit der Wissenschaft damals zu Ende ging und dass er mit seinen Kompendien zugleich das Testament der Wissenschaft schrieb? Soweit. Vielen Dank, Herr Mallings, für Ihr Referat. Sie werden alle den Stellenwert dieses Referats richtig einschätzen können. Die Arbeit von Herrn Malitz stellt die unumgängliche Ergänzung zu der großen Biografie Wickerts dar. Gerade für die Schlussphase des Lebens Mommsens ist die intensivere Beschäftigung notwendig und deswegen waren wir besonders glücklich, etwas aus Ihrer Werkstatt dazu zu hören. Ich darf nun gleich nacheinander zwei Kollegen das Wort geben, die der Thematik besonders verbunden sind. Zunächst natürlich Ihnen, Herr Momigliano, und dann Herrn Demann, der als einer der wenigen unter uns ja über noch unbekanntes Mommsen-Material verfügt. Wir hoffen, dass in einiger Zeit auch die Auswertung dieser Nachschriften von Mommsens Vorlesung über die Kaiserzeit mit Herrn Demanns Kommentar zu erhalten. Aber jedenfalls ist er einer unserer großen Mommsen-Spezialisten und vielleicht kann sich auch Herr Kolben noch einmal aus der römischen Sicht und als Mommsen-Freund dazu äußern. Aber Herr Momigliano, bitte. Natürlich, ich kann nur wieder einige Fragen stellen über diese allgemeine Darstellung. Die erste Frage ist vielleicht über die Beziehungen mit Napoleon III. Und das ist natürlich wichtig, nicht nur für Mommsen, sondern für andere Leute in Deutschland in diesem Moment. Zum Beispiel Ribbeck. Und man hat vielleicht. Die zweite Frage ist italienisch, ist die merkwürdige Stellung von Mommsen in 70 über die Eroberung von Rom. Die dritte Frage ist, natürlich, ich kenne die Beziehungen zwischen Mommsen und den Juden, aber mein Eindruck ist, dass Jakob Bernays war, ich glaube, der einzige Jude Mommsen hat gekannt als Jude. Und das ist merkwürdig, deshalb, ich glaube, waren von einer deutschen Familie und so weiter. Und sein Bruder hier in Italien ist gekommen, Bernd, der noch mein Kollege als Professor von Physik und sein Sohn war in Pisa. Und er ist nach Italien gekommen als Assistent von Rigi, als er konnte nicht in Deutschland leben, als ein orthodoxer Jude und ein Professor werden. So, aber alle diese Beziehungen mit Bambergen, mit Teubler, mit Norden, was dann getauft und so on, aber mit Lombroso in Italien, mit Weil in Frankreich, mein Eindruck ist, dass er wirklich kannte das Judentum nicht. Und Harnack war wirklich näher als all diese Leute. Wenn ich da darauf antworte, was Sie sagen, das gilt ja eigenartigerweise für alle Aktivisten in diesem Verein zur Abwehr des Antisemitismus. Das sind Leute, die durchaus keine, als Christen vielleicht auch keine nähere Beziehung zum Judentum hatten, sich in dem Sinne auch gar nicht darum bemühten. Deren Intention ist nur gewesen, die Einhaltung rechtsstaatlicher Regeln gegenüber allen, auch gegenüber den Juden einzuhalten. Und das hoffe ich gesagt zu haben, dass Mommsen eben durchaus ein, da sein Distanzgefühle hatte und vor allen Dingen ja auch gar nicht bereit war, das religiöse Bekenntnis der Juden anzuerkennen und ihnen gleichzeitig die nationale Integration zuzugestehen. Da ist er aber ganz Zeitgenosse, da ist er nicht anders als andere. Was ihn aber unterscheidet in seiner Position zum zeitgenössischen Judentum, ist dieses Bestreben, den illiberalen Strömungen, die seit 1878 aufkommen, entschieden Widerstand zu leisten. Und wenn man das in den zeitgenössischen Zusammenhang stellt, ist das eine von Mommsen und denen, die mit ihm dort engagiert waren, schon eine sehr bemerkenswerte Tätigkeit in diesen Jahren gewesen, die zum Scheitern verurteilt war. Dieser Verein zur Abwehr des Antisemitismus hat kaum eine Rolle gespielt, aber es gab ihn wenigstens, es gab auch andere Vereine. Und Italien angeht, im Kriege 1870-71 hat er ja auf höhere Weisung sich dort publizistisch geäußert. Da geht es um die Reichseinigung. Da ist also ganz offiziös und versucht die Italiener dort aufgrund seiner Autoritas, auch hier wieder deutlich, Altertumswissenschaftler eine Autoritas einsetzen kann wie kein anderer, also hier in Italien, die Italiener im damals offiziell deutschen Sinne zu beeinflussen. Ich könnte vielleicht noch dazu sagen, dass man aus der späteren Zeit nur ungeheuer negative Äußerungen über die Zustände in Italien findet. Also aus der wilhelminischen Zeit, soweit es da etwas gibt. Und was die Beziehung zu Napoleon angeht, so musste er sich ja immer wehren gegenüber Verdächtigungen, dort allzu sehr mit den Franzosen zusammengearbeitet zu haben. Und es gibt da auch solche Leserbriefaktionen, wo er sich dann auch in Berliner Zeitungen nochmal rechtfertigen muss, dass er keineswegs im Solde Napoleons gestanden hätte und keineswegs deutsche Interessen verraten hätte. Was Frankreich angeht, ist er auch von außerordentlichem Interesse, dass er ja ein Vorreiter der deutsch-französischen Verständigung gewesen ist in der wilhelminischen Zeit. Stichwort der Abschaffung des Sedanstages. Also er hatte gute Beziehungen zu Frankreich und versuchte dort auch. Besonders wie der Reinach, in der Familie Reinach. Ja. Er versuchte dort auch in seinem politischen Sinne zu wirken, vergleichbar mit England auch. Schön. Habt ihr jemand, bitte. Ja, ich muss euch mal alles danken für seinen hervorragenden Vortrag, der ja tief in die Kenntnisse des späten 19. Jahrhunderts hineinführt. Und dankenswerterweise, wie mein ausgesprochen abgehobenes Bild von Rom zeigt und die Ausnahmen, die er auf den Tisch bringt, die zur Erfassung des gesamten Moms einfach zugehört scheinen. Ja, man kann an verschiedenen Punkten kleine Ergänzungen liefern, mehr kann ich hier auch nicht tun. Noch ein Wort zu Napoleon III. Es gibt einen Brief von Mommsen an Hermann Grimm, wo er schreibt, dass er nun auch Ritter der Ehrenlegion geworden sei und jetzt überlegt, was macht er mit dem Orden. Und es gab Leute, die erwartet haben, dass er den Protest zurückgehen lässt, um sozusagen seiner deutschen nationalen Gesinnung Ausdruck zu verleihen. Mommsen sagt, das ist doch unsinnig. Das Beste, was man mit so einer Auszeichnung machen kann, man steckt sie in die Schublade und damit basta. Dieser Grimm selber ist insofern auch noch eine interessante Figur, als er in gleicher Weise befreundet war mit, oder so von Wilhelm Grimm, mit Reitschke und Mommsen. Und diese Briefe zwischen Mommsen und Grimm auf der einen und Grimm und Reitschke auf der anderen Seite bringen doch ein ganzes Menge. Die sind unveröffentlicht. Ja, ja. Liegen im Marburger tatsächlich. Eine ganze Menge Licht auch in Mommsens Haltung in diesen Tagen. des Antisemitismus schreibst. Und da geht es natürlich auch immer wieder um dieses immer wieder zitierte Wort vom Ferment der Dekomposition. Mohn sagt manchmal Ferment, manchmal Element. Eine Sache, die Treitschke natürlich mit Wonne aufgegriffen hat und der Öffentlichkeit unterbreitet hat. Und da hat dann Mommsen sich gelegentlich selber auf eine etwas peinliche Weise uminterpretiert. Indem er gesagt hat, ja, das hätte er gar nicht so gemeint, nicht wahr? Und die dekomponierende Wirkung der Juden, natürlich im Kontext mit der Bildung des übernationalen Römerreiches für Mommsen eindeutig negativ war. Mommsen ist gegen jede Form von Imperialismus, für jede Form von Nationalismus gewesen. Und für ihn ist sozusagen der Vielvölkercharakter des Römischen Reiches ein Zeichenlager des ganzen Systems. Und er sagt aber, daraus kann man nicht ableiten, dass er auch den Juden in Deutschland eine derartig übernationale Funktion zuweist, sondern im Gegenteil, ihre Funktion in Deutschland besteht ja darin, dass sie dazu beitrügen, die Gegensätze zwischen den deutschen Stämmen aufzulösen, also zwischen den Franken, Bayern und Alamannen. Das wäre sozusagen der Beitrag der Juden zur deutschen Staatswerdung. Und aus diesem Grunde würden sie sich beispielsweise auch in Berlin sammeln. Mommsen hat in diesen Fällen immer versucht auszugleichen und er hat sich ja also gerade etwa auch in seinen Kommentaren zum fünften Band über seinen Kapitel über Judäa nochmal geäußert. Er hat versucht, weder den Antisemiten noch den Philosemiten gerecht zu werden und dann versucht es immer, sich von niemandem vereinnahmen zu lassen, weder von den einen noch von den anderen, und seine Distanz zu dem Ganzen zu halten. Ja, dann vielleicht noch die eine oder andere Ergänzung. Das, was Sie sagen, Mommsen über die Tschechen, da fällt mir eine wenig bekannte Parallele ein, die Äußerungen von Friedrich Engels über die Tschechen oder wie er sagt, über die kleinen slawischen Sauvölker, die nicht imstande seien, zu irgendeiner Form von politischer Gemeinschaft zu kommen. Also da steht Mommsen auch in einem merkwürdigen Kontext. Dann Ihre Bemerkung über Mommsens Stellung zur Schule. Da gibt es widersprüchliche Äußerungen. Die ist sehr pointiert. Ja. Was mir da so einfällt, ist seine Abwehr gegen den fortschreitenden naturwissenschaftlichen Unterricht. Also Sprachen lässt sich gefallen. Aber noch mit Physik, Mathematik, da macht er nicht mit. Und da ist eine große, sein großer Gegenpol nur nicht das Französische, sondern Homer, der eben Menschen bildet, während die Mathematik halt nur Spezialisten und Techniker und Fertigkeiten zur Folge hat. Schwierig ist auch Mommsens Zukunftsbild in der Wissenschaftsgeschichte. Natürlich ist seine politische Perspektive ist düster, das ist immer wieder klar. Aber da weiß ich nicht, wie das eigentlich normal ist, die Äußerung von Mommsen im Hinblick auf seine wissenschaftliche auf seinen wissenschaftlichen Ausblick. Es gibt einige Äußerungen von ihm, wo er doch der wissenschaftlichen Zukunft einige Vermächtnisse hinterlässt, deren Erfüllung er sehr optimistisch beurteilt. Das, was wir heute nur sehr stückweise kennen, weil diese Großorganisation, das gibt noch herrliche Resultate im 20. Jahrhundert. Also auf diesem Sektor scheint er Optimist gewesen. Ich habe jetzt bewusst hier die schwarze Seite, die pessimistische Seite betont. Das geht ja um die Öffnung der Archive der Vergangenheit und das sind aber Dinge, die getan werden müssen. Und die werden jetzt in die Wege geleitet und dann kommen Leute wie Harnack, die machen das fertig. Ja. Das ist aber etwas, ich vermute, da muss man noch mehr in die Archive steigen für diese Dinge. Ich vermute doch, dass das einen anderen Stellenwert hatte für ihn als so eine fünfbändige deutsche Geschichte von Treitschke, die in den Bürgerhäusern steht und die eine Wirkung hat. Ich glaube, eigentlich wollte er Wirkung haben und die Zeit war für ihn nicht günstig und das ist eine große Enttäuschung. Und das ist ja keine Entwertung der Fachwissenschaft, die er betreibt. Mir geht es nur um seine eigene Perspektive. Ich glaube, das war weniger für ihn. Ja, ich meine, welche Wirkung er sich von der Vollendung des CEL für die deutsche politische Erziehung erhofft hat, ich meine, das ist natürlich völlig unerfindlich. Das ist keine. Sehr weit. auseinander. Ja, und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne fragen, wie schätzen Sie Mommsens politische Haltung ein im Hinblick auf das Hohenzollernhaus? Da gibt es eine ganze Menge Zeugnisse. Das wird übrigens deutlich an dem Zitat. Ich war auf der Suche nach bitterbösen Zeugnissen bei Wilhelm II. Da wird man gar nicht so fündig. Also es gibt schon Sachen. Aber die Voraussetzung ist, die Hohenzollernmonarchie ist wichtig für den Bestand des Deutschen Reiches. Und ganz gleich, wer das jetzt ist. Er war ein großer Bewunderer von Wilhelm I., beziehungsweise, das ist früher schon mal zur Sprache gekommen, Friedrich III., das war unser Fritz, ist das für ihn. Friedrich III., das war der Mann, auf den er Hoffnungen gesetzt hatte, wie andere auch. Aber auch Wilhelm II. Als Hohenzollernkönig ist wichtig für den Zusammenhalt der Nation. Und wenn er so bitterböse wird in diesen sehr agitatorischen Äußerungen, das richtet sich gegen die Agrarier und gegen das Zentrum, nicht so sehr gegen den Kaiser. Ja. Der Kaiser ist wichtig. Ich meine, das kann man ja auch sehr gut verstehen, denn Wilhelm II. Ist ja als Geldgeber für die Archäologie und für die Museen da unersetzbar gewesen und hat Mommsen auch Dinge ermöglicht, die Bismarck ihm unmöglich hat, weil er immer den Daumen auf den Geldzeck hat. Es gibt so einen Telegrammaustausch zwischen Wilhelm von der Saalburg, wo da die Kapellen spielen. Ja, und Wilhelm war ein großer Verehrer von Mommsen, nicht wahr? Das ist das Saalburg-Denkmal, ich glaube, heute noch. Ja, der letzte Bemerkung, wenn ich mich noch anschließen darf, Schulbuchkonferenz 1900. Ja, Mommsen wehrt sich dagegen, man kann die Kaiserzeit nicht darstellen, er würde sich das verbinden, wenn er Lehrer wäre, ich weiß, das ist also kein Thema für den Schulunterricht. Angesichts dessen ist es ja verwunderlich, dass Mommsen in seiner akademischen Tätigkeit in Berlin 20 Semester lang Kaiserzeit gelesen hat. Er ist ja nicht möglich, weil er ja Republik lesen könnte oder Staatsrecht oder Altertümer oder eben Keramik oder sonst was. Immer wieder macht er Kaiserzeit. Und das, was er für unmöglich erklärt, die Trennung vom Hofplatz zur allgemeinen Geschichte, das führt er davor. Ja, ich glaube, da macht er einen erstaunlichen Unterschied zwischen Schulunterricht und Fachausbildung. Das wäre ja bereits Fachausbildung. Es gibt bei Wickert im vierten Band eine hochinteressante Aktennotiz für Althoff aus dem Jahr 1889 über den Wert des Geschichtsunterrichts an den Oberschulen. Da sagt er im Grunde, alte Geschichte und Mittelalter ist relativ uninteressant. Man muss sich konzentrieren auf den neuzeitlichen Unterricht, da allerdings aufpassen, dass das nicht in falsche politische Bahnen geht. Also der Geschichtsunterricht möchte er am liebsten gar nicht in der Schule haben, weil er meint, die Lehrer gibt es gar nicht, die das machen können. Wichtig ist immer dieser Begriff der ethisch-politischen Bildung, der stammt aus dieser Aktennotiz. Und das will er in der Schule haben und das geht am ehesten bei der Neuzeit eben. Die Fachausbildung, das ist eben an der Universität. Wir haben noch drei Wortmeldungen, dann möchte ich die Teilnehmerliste für die Diskussion abschließen und Ihnen nochmal Gelegenheit geben zu einem kurzen, bitte Schlusswort, Herr Kolbe. Ja, ich habe mich gemeldet, vor allem zu nennen, und ich muss versuchen, mich ganz kurz und elegant aus der Affäre zu ziehen. Schönen Dank für den Vortrag an Herrn Malitz, aber ich kenne gleich, Herr Mommsen ist ein Freund, ein ganz großer Verehrer, ich bin das ist eben mehr Mommsen, das ist ein Korpus, und der Mommsen ist nicht. Daher habe ich ja noch eine Einleitung vorangeschickt, dass ich. Geübt, dass vielleicht ein mehr persönliches Geständnis, aber übrigens mit Mommsen immer mehr so wie vielen Leuten mit Goethe, dass man fast für alles und jedes und auch fast gegen alles und jedes bei ihm Äußerungen finden kann aus den jeweiligen Umständen, persönlichen Bestimmungen heraus. Ich habe das Gefühl auch bei Ihrem Vortrag heute gehabt, dass man so in dieser Hinsicht ein sehr weites Feld immer aufgegeben wird, das einen begrenzt immer schwerer wird. Je weiter Sie in die Archive einsteigen, je geht die Information, ich meine, dass der erstaunlich ist, also dass die Weite dieses Gottverdienstes ist. Und um das zu schließen, als ich heute die Testamentsklausel wieder gelesen habe, da bin ich in einem Satz besonders hängen geblieben und Sie haben es auch zitiert, meine Bücher mal nur lesen. Solange sie es glauben, was ich gewesen bin oder hätte sein sollen, gehen die Leute nichts an. das ist nicht gerade ein Ansporn für unsere wissenschaftliche Arbeit, aber ich für meine Herren das also heute respektieren. Vielen Dank. Dann Herr Beininger. Ja, nur drei minimale Bemerkungen, also Ergänzung. Also ganz aufgeklärt scheint mir der Widerspruch, auf den Sie hingewiesen haben, ja noch nicht zu sein. Das ist ja die Frage wieder, man kann das trennen, Universität ist bei Ausbildung, aber ich meine, wen wieder denn erreichen damit? Das ist doch auch wieder ein künftiger Lehrer oder so, wie das, was er an der Universität über keine Geschichte liest, 20 Semester lang ja doch irgendwie weiter. Kann ich das gleich sagen, er muss, ich drücke mich ja immer vorsichtig aus, er muss zusehends der Ansicht gewesen sein, dass mit der alten Geschichte solche Wirkungen nicht zu erzielen sind. Deshalb auch diese erreitete, ein bisschen Neid auf Treitsch. Mit der alten Geschichte sind solche, ich spreche von der Spätzeit, mit der alten Geschichte sind solche ethisch-politischen Wirkungen, die er gerne hätte, nicht zu erreichen. Das ist ein, sollte man festhalten, das ist Mommsens Meinung. Ja, also Sie würden jetzt meinen, danke. Wann hält die Vorlesung zum letzten Mal? 86. Der ist also ein Wandel vollzogen und 1900 hätte er sozusagen davon abgerückt und wäre der Meinung gewesen. Also das war eigentlich. Also ich wollte jetzt nur auf ihn weiter. Man kann also Mommsens historische Tätigkeit nicht reduzieren auf Vorarbeit für die politische Pädagogik. Ich glaube, das geht überhaupt nicht. Er sagt zwar, das ist vielleicht das wichtigste und der älteste Teil der historischen Beschäftigung, aber das ist ein Promille. Der Mann, der sein Leben durch Italien wandelt, wegen irgendeines Buchstabens auf einer Inschrift, der kann nicht von sich als Missionar der politischen Pädagogik ernst genommen werden. Ja? Dem geht es wirklich um die Rekonstruierung des Altertums in allen seinen Einzelheiten. Und das ist eben sein positivistischer Wissenschaftsbegriff. Auf Stichwort Ulpian, ne? Ja, den ich zuletzt zitiert habe. Ja, das andere war dann noch, New York Brentano. Ich glaube, Sie haben nicht darauf hingewiesen, daran könnte man sich auch denken, dass Brentano, der immerhin einer der führenden Nationalökonomen seiner Zeit war, dass er selbst einige Jahre in Straßburg gewesen ist und doch wohl und möglicherweise auch gerade aus dieser Zeit noch besondere Verbindungen zur Universität Straßburg hatte, vielleicht auch von ehemaligen Kollegen da. Zu der Affäre Spahn gibt es ja dieses relativ bekannte Buch von Rossmann, das stammt aus dem Jahr 1949 und der Rossmann ist so begeistert von dieser Position von Mommsen und seinen Freunden, dass der selbst es gar nicht in den Blick nimmt, dass es in Preußen selbst ganz anders war, dass diese Sache der Voraussetzungslosigkeit also eine Chimäre ist, wenn man das damals so formulierte. Der dritte Punkt war, Sie haben mehrfach darauf hingewiesen, auf zukunftsweisende Elemente in Mommsens politischer Haltung, und das ist sicher auch berechtigt. Sie haben auch gleichzeitig hingewiesen, muss natürlich auch immer sehen, dass er doch immer sehr stark auch noch ein seiner Zeit war, dadurch Grenzen hatte. Also ich dachte, mit Heilige Allianz der Völker und CEL hatten sie in Verbindung gebracht. Ja. Es bleibt natürlich tatsächlich bestehen, dass das CEL trotz allem ein deutsches Unternehmen war, unter deutscher Leitung stand und als Herausgeber so ja kaum oder gar nicht andere Völker, Angehörige anderer Völker herangezogen. Aber er lernte andere Länder auch kennen. Er lernt natürlich andere Länder kennen. Sicher. Aber ich meine, trotzdem sozusagen die deutsche Leitung und auch die Einigung so mit England, aber und in dieser Allianz der Völker, da hat man auch das Gefühl, naja, da ist aber vorgesehen, sozusagen noch die europäischen Völker sich da sich einzeln, aber dann doch eigentlich für. Das ist ganz interessant, dass es gibt diesen Artikel Ninive und Sedan, da geht es um die Expedition der Europäer Richtung Peking im Boxerkrieg. Und da sagte in der Nation, die eine Lehre aus diesem Kriege sei, dass die Zivilisation nicht auf das Abendland beschränkt sei, nämlich die Japaner hätten sich am wackersten geschlagen und am meisten Menschen gerettet in Peking. Das ist ein Zitat. Also das mitnichten. Es geht über Europa hinaus. Ja, ganz ich frage nur, wie er sich das nun vorstellt. Ja. Nicht, ob das nun wirklich alle sozusagen, ob er die sagen gleich sieht oder ob er doch sozusagen einzelne Kulturvölker und die und ich meine, im Grunde zeigt sich natürlich in seiner Haltung gegenüber den Juden, und das ist ja sehr gut herausgearbeitet, ist eigentlich auch das gleiche. Auf der einen Seite sicherlich das vorwärtsweisende Element, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, hat er ja nun auch wieder Zumutungen da gestellt, die wir da heute nicht mehr hinnehmen können. Dann Herr Schmidt, Sie verzichten. Holen Sie noch was zum Schluss? Ganz kurz noch ein Nachtrag. Diese Testamentsklausel, die ich fotokopiert habe, da kann man öfters lesen, dass die Mommsen das widerrufen hätte am Ende seines in Gesprächen gegenüber seinen Söhnen. Und im Literaturarchiv von Marbach gibt es einen Bericht des Enkels Konrad Mommsen über diese Testamentsklausel. Und der Konrad Mommsen weiß aus dieser Familientradition eben, dass diese Klausel immer wieder Gegenstand von Erbverträgen gewesen ist, also bis in die letzte Lebenszeit Mommsens immer wieder erneuert worden ist. Das ist also keine Sache einer Depression, wie Wickert sagen würde, im September 1899, sondern die ist immer Teil des Testaments geblieben und war immer präsent für die Familie. Das wollte ich noch nachfragen. Vielen Dank. Dann danken wir Herrn Malitz und den Referenten.